Yo, yo, yo, wir wollten dir Geburtstagsgrüße schicken aus Polling. Von der Couch. Yeah. Zodiac One und Tief Lag One. Wir hoffen, dass du schön feierst. Yo, und viele geile Geschenke kriegst. Yo, und dass, wenn bei dir eine Session ist, dass wir hoffentlich eingeladen sind und dass es halt recht süffig wird. Oder du kommst und wir kaufen Kasten oder zwei oder drei. Ja, selbstverständlich, dann machen wir eine fette Aufnahmesession. Wir hoffen, dass du, wenn du morgen feierst, was Geiles zum Essen kriegst. Und ja, vielleicht die Woche mal, dass wir halt eine fette Session machen und hau rein noch.